Die Kanzlerin dürfe nicht weiter abtauchen, wenn es immer wieder Einzelne gebe, die Hass und Gewalt gegen Fremde schüren wollten, sagte Jasmin Fahimi, die SPD-Generalsekretärin der Süddeutschen Zeitung. Die Kanzlerin müsse klar Stellung beziehen und deutlich machen, dass es in Deutschland null Toleranz gegenüber Ausländerfeindlichkeit und Gewalt gebe. Auch SPD-Vize Ralf Stegner warf Merkel mangelndes Engagement vor. Diese Kritik sei nicht berechtigt, findet die Integrationsbeauftragte der Unionsfraktion Semil Yusuf. Im ARD-Morgenmagazin verteidigte sie das Verhalten der Kanzlerin. Die Regierung müsse in dieser Frage zusammenhalten. Die Kanzlerin selbst habe sich in einem Fernsehinterview im Sommer ganz klar zu Angriffen auf Flüchtlinge positioniert und diese verurteilt. Ich glaube auch, dass das heutige Treffen mit Hollande ein ganz klares Signal und ein Zeichen ist, dass sie Lösungen für eine Frage sucht, die uns europaweit bewegt. Am Nachmittag wird Bundeskanzlerin Merkel am Rande eines Treffens zur Ukraine-Krise in Berlin mit dem französischen Präsidenten auch über das Thema Flüchtlinge sprechen. Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen wollen sich Deutschland und Frankreich für eine gemeinsame europäische Linie einsetzen. Aus dem Élysée-Palast wurde mitgeteilt, Merkel und Hollande wollten deutlich machen, dass sie zu einer weitergehenden Harmonisierung der Asylpolitik ihrer Länder bereit seien, wenn es etwa um die Verfahren und Regeln für die Anerkennung geht. Ein wichtiges Thema ist auch die Frage, wie die Flüchtlinge in Europa verteilt werden. Diese Frage ist seit Monaten strittig. Das ist nicht ein Scheitern Europas, es ist ein Scheitern vieler Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sagte Elmar Brok, CDU, der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments im Deutschlandfunk. Wir haben vor 20 Jahren schon europäische Asylpolitik gefordert, das ist auf dem Gipfel von Amsterdam vor 20 Jahren gescheitert. Immer wieder, weil die Nationalstaaten gesagt haben, wir wollen dies nicht als europäische Regelung haben, weil es ein Eingriff in die nationale Kompetenz ist. Selbst über die Frage der Quoten hat man in Mitgliedstaaten, auch in Deutschland, noch negativ diskutiert. Vor einem Jahr. Die sicheren Herkunftsländer sind von der Kommission vorgeschlagen worden im Gesetzgebungsverfahren. Das ist abgelehnt worden von den Mitgliedstaaten. Vor 10 Jahren bereits. Die Pläne der EU-Kommission, verpflichtende Quoten für die Verteilung der Flüchtlinge einzuführen, scheiterten bislang am Widerstand Großbritanniens und einiger osteuropäischer Staaten. Deshalb erfolgt die Aufnahme der Flüchtlinge bisher auf der Basis freiwilliger Zusagen. Bei einem Sondertreffen der EU-Staats- und Regierungschefs Mitte November soll auch darüber gesprochen werden. Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier forderten in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine neue, einheitliche Asylpolitik in der Europäischen Union. Nötig sei eine faire Verteilung der Flüchtlinge. Ein System, in dem nur wenige Staaten die ganze Verantwortung trügen, sei ebenso wenig tragbar wie ein System, das die Lasten nur auf diejenigen Länder verteile, die zufällig die Außengrenzen der EU bildeten. Beide Politiker forderten deshalb verbindliche und nachvollziehbare Kriterien für Aufnahmequoten.